Glöckchen klingle hell. Oh, welchen Spaß macht uns auf eine ferne Schlittenfahrt. Sausen durch den Schnee, im Schlittenpferd galopp. Durch Felder, Wald und Höhen tönt unser Lachen fort. Glöckchen klingt am Schweif, macht die Seele weit. Welch ein Spaß im Pferdeschlitten singen zur Abendzeit. Hey, Glöckchen kling, Glöckchen kling, Glöckchen klingle hell. Oh, welchen Spaß macht uns auf eine Pferdeschlittenfahrt. Glöckchen kling, Glöckchen kling, Glöckchen klingle hell. Oh, welchen Spaß macht uns auf eine Pferdeschlittenfahrt. Ein paar Tage zuvor dachte ich, mach doch nen Ritt. Und schon saß Fanny Glück bei mir und wollte mit. Der Gaul war spindeldürr, Glück schien ihm nicht vergönnt. Denn in die Schneeverwehung rein zog er uns ungehemmt. Hey, Glöckchen kling, Glöckchen kling, Glöckchen klingle hell. Oh, welchen Spaß macht uns doch eine Pferdeschlittenfahrt. Glöckchen kling, Glöckchen kling, Glöckchen klingle hell. Oh, welchen Spaß macht uns doch eine Pferdeschlittenfahrt. Wovon ich euch bericht, da fiel im Schnee ich schwer aufs hintere Gesicht. Ein Herr kam grad vorbei, im Schlittenpferd gespannt, sah mich und lachte laut halslos und fuhr so gleich von dann. Hey, Glöckchen kling, Glöckchen kling, Glöckchen klinge hell. Oh, welchen Spaß bei uns doch eine Pferdeschlittenfahrt. Glöckchen kling, Glöckchen kling, Glöckchen klinge hell. Die Felle sind jetzt weiß, uns ist die Jugend lang. Die Mädchen werden heiß beim Schlittenpferdgesang. Hol ihr den Braunen raus, der trabt ganz grandios. Spann ihn vor dem Pferdeschlitten und lass die Zügel los. Hey, Glöckchen kling, Glöckchen kling, Glöckchen klinge hell. Oh, welchen Spaß macht uns doch eine Pferdeschlittenfahrt. Welchen Spaß macht uns doch eine Pferdeschlittenfahrt.